Die Zeitung Rodong Sinmun veröffentlichte am 8. Juni einen Kommentar mit dem Titel »Sie soll aus der Illusion erwachen«. Darin hieß es, am 6. Juni verleumdete Bakune in ihrer Rede zum Gedenktag die atomare Abschreckungskraft der DFLK, als ob diese eine schwere Herausforderung gegen Frieden im Nordostasien und der Welt und ein Hindernis für Versöhnung der Nation und für Wiedervereinigung wäre. Sie redete lauthals, dass sie durch die aktive Zusammenarbeit mit der Weltgemeinschaft die Sanktionen und den Druck auf den Norden weiter ausüben würde. Sogar bemerkte sie absurd, dass sie durch die Erhaltung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft mit den USA den Norden zur Selbstvernichtung führen werde. Die atomare Abschreckungskraft der DFLK ist ein wertvolles Schwert der Gerechtigkeit, das vor den Machenschaften der USA zur Entfesselung eines Atomkrieges den Frieden und die Sicherheit auf der Koreanhalbinsel schützt und zur Erhaltung des Friedens in Nordostasien und der Welt beiträgt. Es ist auch ein gemeinsamer Reichtum der Nation, der das Schicksal der Nation schützt und das ewige Gedeihen der Nation garantiert. Trotzdem bekrittelte Bakune die atomare Abschreckungskraft der DFLK als eine Drohung. Mit diesem hysterischen Anfall versucht sie, die heilige Mission und den friedliebenden Charakter der atomaren Abschreckungskraft der DFLK zu verschleiern und die Zusammenarbeit für die Konfrontation mit der DFLK weiter zu verstärken. Trotz der unbesonnenen atomaren Kriegsbedrohung durch die USA brach auf der koreanischen Halbinsel bisher kein Krieg aus, was voll und ganz der mächtigen selbstverteidigenden atomaren Abschreckungskraft der DFLK zu verdanken ist. Es ist keine Ware, die man unter Sanktionen und Druck von äußeren Kräften preisgibt. Eher soll Bakune nun die Lage der Welt genau einsehen und sich vernünftig benehmen, als dass sie, befangen in der törichten Illusion, die Selbstvernichtung Südkoreas und von sich selbst beschleunigt, so im Kommentar.